5 vor 8, das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Simone Gutberlet. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Ein Polizist soll mit seiner Dienstwaffe seine Freundin erschossen haben. In diesem schockierenden Fall in Weilroth im Hochtaunuskreis ermitteln gerade Polizei und Staatsanwaltschaft gegen den 23-Jährigen. FFH-Reporter Yannick Schick. Gegen 8:30 gestern Abend wählen aufgeregte Anwohner den Notruf. Sie haben einen Schuss aus einer Wohnung gehört. Vor Ort finden Rettungskräfte die tote Frau, ebenfalls 23 Jahre alt. Ihr Freund lässt sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Er ist laut Mitteilung ein Angehöriger der Bundespolizei. Einsatzkräfte können auch seine Dienstwaffe sicherstellen. Damit soll der Mann seine Freundin erschossen haben. Völlig unklar ist die Frage, warum. Die Staatsanwaltschaft kann auf meine Nachfrage noch gar nichts sagen. Yannick Schick, Weilroth. Bund, Länder und Kommunen haben nächstes Jahr wohl weniger Geld in der Kasse als gedacht. Nämlich fast 22 Milliarden Euro weniger. Die Steuerschätzer haben ihre Prognose für das kommende Jahr nach unten korrigiert. Das hat Bundesfinanzminister Lindner erklärt. FFH-Reporterin Tanja Wagner. Neue finanzielle Spielräume gibt es nicht. Das machte der Bundesfinanzminister angesichts der jüngsten Steuerschätzung nochmals klar. Und deshalb müsse man sich von unrealistischen Wünschen verabschieden, sagte er in Hinsicht auf die aktuelle Spardebatte zum Haushalt. Die strukturellen Probleme Deutschlands könnten nicht immer nur mit neuen Schulden zugeschüttet werden. Was nötig ist, liegt Lindner zufolge auf der Hand. Nur mit mehr Wachstum und einer Wirtschaftswende bleibt der Wohlstand in Deutschland auch künftig erhalten. Tanja Wagner, Berlin. Er soll Verbindungen nach Russland und China haben. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat deshalb das Bundestagsbüro des AfD-Abgeordneten Büstron durchsucht. Konkret geht es um den Verdacht der Bestechlichkeit und der Geldwäsche. Vor der Durchsuchung hatte der Bundestag Büstrons Immunität aufgehoben. Unnötig und nicht mehr zeitgemäß. Das sagen Hessens private Busunternehmen zu den angekündigten Streiks ihrer Fahrer. Zu leiden hätten vor allem die Fahrgäste, heißt es vom Arbeitgeberverband LHU. Die privaten Busfahrer wollen morgen, am Dienstag und Mittwoch die Arbeit niederlegen, unter anderem in Frankfurt und Gießen. Alle Infos dazu finden Sie bei FFH in Web und App. Erkältungswelle bei Eintracht Frankfurt und das vor dem wichtigen Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga. Trainer Toppmöller hat's erwischt, genau wie Robin Koch und Mario Götze. Die Eintracht spielt am Samstag zu Hause gegen Leipzig, dann muss mindestens ein Unentschieden her, um Tabellenplatz 6 und mindestens die Europa League sicher zu haben. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Uta Schmidt. Ich empfehle Ingwer bei Erkältung. Das wirkt Wunder. Das wird noch was bis zum Wochenende. Achtung, Autofahrer auf der A5 Heidelberg-Darmstadt. Zwischen Bensheim und Zwingenberg liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Also bitte Vorsicht hier. A5 Frankfurt-Kassel zwischen Frankfurt-Niederrad und Nordwestkreuz Frankfurt. 4 Kilometer stockend. A5 Frankfurt-Kassel zwischen Rastorf-Rimberg und Hattenbacher Dreieck. 5 Kilometer Stau. A7 Fulda-Kassel zwischen Niederaula und Kirchheimer Dreieck. 4 Kilometer Stau an der Baustelle. Außerdem steht hier ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A44 Dortmund-Kassel zwischen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Dreieck Kassel-Süd. 4 Kilometer stockend. A49 Kassel-Schwalmstadt zwischen Kassel-Aue-Stadion und Kassel-Niederzweren. 3 Kilometer stockender Verkehr. Und Achtung Autofahrer auf der A671 Rüsselsheim-Mainz. Zwischen Mainz-Spitzdreieck und Gustavsburg ein Unfall auf der linken Spur. Also bitte fahren Sie da vorsichtig heran. Gute und vor allen Dingen sichere Fahrt für Sie. FFH, das Wetter. Ja, heute Abend eigentlich so ganz noch milde Temperaturen. Das kann ganz hübsch sein. Es kann aber auch sein, dass es bei Ihnen schon blitzt und donnert und ordentlich schüttet. Das kann heute Abend passieren. In der Nacht so eine leichte Wetterberuhigung, da wo es richtig abgegangen ist. Aber immer wieder auch Schauer, also unbeständiges Wetter auch in der Nacht. Und dann der Freitag ziemlich zweigeteilt. Der Norden kommt ganz gut davon. Temperaturen bis 21 Grad. Und zeitweise auch ganz schönes Wetter. Klar, auch mal ein Schauer, so ein bisschen wechselhaft. Aber grundsätzlich gar nicht so schlecht. Der Süden kann richtig heftige Schauer abkriegen, also mit ordentlich Starkregen und großen Wassermassen. Da müssen sich die Südhessen auf einiges gefasst machen, leider.